Ich bone Merlin. Sag mir, was kann Merlin tun, wenn ich komm und ihn kaputt schlage? Sag mir, was kann Merlin tun? Was kann Merlin tun? Was kann Merlin tun, wenn ich komm und ihn kaputt schlage? Was kann Merlin tun? Oh. Alle meine G's hip die ganz nach oben. Ich zerficke alle Penner, ich will ganz nach oben. Komm mit Panzerbataillone deine Stadt und bombe alles weg. Ich baller 10 Patronen, ich schwanke zu Boden. Du Junkie nimmst Drogen und zwar zu viel. Das sieht man an deinem Gesichtsausdruck. Du kriegst kaum Luft vor lauter Pillen im Maul und hängst an der Nadel wie Christbaumschmuck. Ich fick auf Puffs. Es gibt schließlich deine Schwester und sie freut sich, wenn mein dicker Penis schießt wie an Silvester. Ich zersiebe alle Rapper, die denken, sie können im Battle mit mir überleben wie Merlin, der möchte gern Zauberer. Ich geb dir Zauberstab in dein behinderten Schädel. Ich pimpe dein Mädel und fick deine Crew. Du kannst nix tun, ficke außer bisschen zu bluten, Wichse zu schlucken und mit Pisse besudelt werden. Ist cool für dich, denn es ist dein Beruf. Es ist für mich kein Problem, in diesem Battle gegen dich zu gewinnen, denn ich hab noch keinen gesehen, der so weit oben ist und es geht zu besitzen. Du pack, ich gewinne zu null gegen dich. Du Wanderdüne, fake, bist nicht mein Niveau. Kleine Hofe, neig dich vor dem Meister, der Punch ist am Mikrofon. Meine Kanone ist Tanzlehrer, 6 Kugeln lassen dich Bauch tanzen. Du kannst ja nicht siegen, der einzige, den du je packen wirst, ist ein Scout-Ranzen. Ich verpasse dir Pausbacken durch pausenlosen Oralverkehr und bestimme die Art und Weise deines Sterbens wie ein Modaladverb. Du bist wie ein Gartenzwerg, völlig aus dem Häuschen, wenn ich komm und dir deine bescheuerte Fresse mit deiner Brechstange zerbeule, Nigga.